Ich fühle mich leer, doch hab Gedanken im Kopf, die Probleme da drin. Sie schwanken so oft, ich habe null Ahnung, wie es weitergeht, weil die nächsten Schritte mir nur leider fehlen. So leer zu sein, es ist wie eine Strafe. Lieber weiß ich, was los ist, da weiß ich, was ich mache. Nun ist es sowas, ich brauche eine Entscheidung. Sitz zu Hause im Zimmer, voller Verzweiflung. Wir beide wissen nicht, wie es weitergehen soll. Es sind meine Gedanken, die nur ich als Einziger sehen kann. Ich glaub, die Entscheidung wäre klar, doch wir trauen uns beide nicht, was ich sagen sein soll. Diese Tat vermeide ich, so scheint es mir. Es ist mir nicht klar, ich denk an die Zeit, die eigentlich witzig war. Schau in dich hinein, du siehst dich mit diesem Stern, der du glaubst, der hilft dir weiter, doch er ist so fern. Du hast keine Ahnung, da fehlt die Entscheidung, weiß nicht, wie du drüber denken sollst, du brauchst noch eine Meinung. Schau in dich hinein, du siehst dich mit diesem Stern, der du glaubst, der hilft dir weiter, doch er ist so fern. Wenn du in den Himmel schaust und die Sterne siehst, wirst du denen erblicken, was du gerne siehst. Was würdest du denken, wenn ich keiner lieb? Wenn du keine Liebe kriegst, ob du dir das Leben nimmst, mach das nicht. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt, so seh ich das, mach jede Woche nur mehr Rap. Doch manchmal ist es echt zu spät, die Zeit ist oft um. Was machst du jetzt? Du bist zu schwach, kannst nichts mehr ändern, ich hoffe auf Respekt. Respekt auf dieser kranken Welt. Letzte Woche hab ich mich auf eine Bank gestellt. Ich wollte protestieren, doch keiner machte mit. Die Leute auf der Straße schauten nur und dachten sich, ja, es ist übergeschnappt und komplett verrückt geworden. Meine Seele ist um ein Stück verdorben. Sie fühlt sich schwach, sie braucht den Seelenfrieden. Die Leute brauchen Zuneigung, ihnen fehlt Liebe. Schau in dich hinein, du siehst dich mit diesem Stern, der du glaubst, der hilft dir weiter, doch er ist so fern. Du hast keine Ahnung, der fehlt die Entscheidung, weiß nicht, wie du drüber denken sollst, du brauchst noch ne Meinung. Schau in dich hinein, du siehst dich mit diesem Stern, der du glaubst, der hilft dir weiter, doch er ist so fern. Wenn du in den Himmel schaust und die Sterne siehst, wirst du denen erblicken, was du gerne siehst. Ich will die Welt so, wie wir sie nie sehen werden. Es ist traurig zu hören, wenn Seelen sterben. Es bringt dich auf den Nullpunkt, bei dem ich grad bin. Schreib keinen Schwachsinn mehr daher, wenn dann mit Sinn. Ich will mehr Sinn sehen, bis ich endlich aufgebe. Dann habt ihr Ruhe von mir, das denn nicht leben. Ich will die Welt so, wie wir sie nie sehen werden. Es ist traurig zu hören, wenn Seelen sterben. Es bringt dich auf den Nullpunkt, bei dem ich grad bin. Schreib keinen Schwachsinn mehr daher, wenn dann mit Sinn. Ich will mehr Sinn sehen, bis ich endlich aufgebe. Dann habt ihr Ruhe von mir, das nenn ich Leben. So scheint es mir, es ist mir nicht klar. Ich denk an die Zeit, die eigentlich witzig war. Schau in dich hinein, du siehst dich mit diesem Stern, der du glaubst, der hilft dir weiter, doch er ist so fern. Du hast keine Ahnung, da fehlt die Entscheidung, weiß nicht, wie du drüber denken sollst, du brauchst noch ne Meinung. Schau in dich hinein, du siehst dich mit diesem Stern, der du glaubst, der hilft dir weiter, doch er ist so fern. Wenn du in den Himmel schaust und die Sterne siehst, wirst du denen erblicken, was du gerne siehst. Schau in dich hinein, du siehst dich mit diesem Stern, der du glaubst, der hilft dir weiter, doch er ist so fern. Du hast keine Ahnung, da fehlt die Entscheidung, weiß nicht, wie du drüber denken sollst, du brauchst noch ne Meinung. Schau in dich hinein, du siehst dich mit diesem Stern, der du glaubst, der hilft dir weiter, doch er ist so fern. Wenn du in den Himmel schaust und die Sterne siehst, wirst du denen erblicken, was du gerne siehst.